1. Im Siebzenten Jahr der Herrschaft Pekahs, des Sohns Remaljas, Word Ahas, der Sohn Jothams, König von Juda. 2. Ahas wars 20 Jahr alt, als er König Word, und regiert 16 Jahr in Jerusalem, jedoch handelt er nicht nach dem Willen Jahwehs, Saint Gottes, im Gegensatz zu seinem Vorfahren David. 3. Stattdessen folgte er dem Weg der Könige von Israel, in dem sogar seinen Sohn Dirches Führer gehen ließen somit die Abschulichen Praktiken der Volke nachkommte, die Jahwe vor den Israeliten vertrieben hat. 4. Des Weiteren abfährt und rauchete auf den Hohen, den Hügeln und unter jedem grünen Baum. 5. Zu jener Zeit zogen Rezin, der König von Aram, und Pekah, der Sohn Remaljas, der König von Israel, gegen Jerusalem, die Stadt anzugreifen, sie belagerten Ahas, konnten jedoch keinen erfolgreichen Kampf führen. 6. Gleichzeitig erobert Rezin, der König von Aram, Elath für Edoms Jurach und vertrieb die Juda von dort, daraufhin ließen sich Edomiter in Elath nieder, wo sie bis heute wohnen. 7. Ahas jedoch sandt Boten zu Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, mit der Botschaft, ich bin dein Diener und dein Sohn. Komm herbei und befrei mich aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die mich angriffen haben. 8. Da vernahm Ahas das Silber und Gold, das sich im Tempel Jahwehs und in den Schatzkammern des Königlichen Palasts befand, und sandte es Tributen den König von Assyrien. 9. Der König von Assyrien hort auf in und zog daraufhin gegen Damaskus, erobert die Stadt, ferte ihre Einwohner gefangen nach Ker und ließ Rezin hinrichten. 10. Als König Ahas sich nach Damaskus begeben hat, Tiglath-Pileser, den König von Assyrien, zu treffen, so er dort einen Altar. Daraufhin sandt König Ahas ein Genosebild und Modell Diocese Altars und den Priester Uriah. 11. Der Priester Uriah errichtet daraufhin einen Altar, genor nach den Anweisungen, die König Ahas im aus Damaskus gesandt hat, noch bever der König selbst nach Hause zurückkehrt. 12. Als der König aus Damaskus zurückkam und den Altar sah, nahert er sich ihm und stieg hinauf. 13. Dort ließ er sein Brandopfer und sein Speisopfer darbringen, goss sein Trankopfer aus und sprengt das Blut seiner Heilsopfer und den Altar. 14. Den Kupfern und Altar jedoch, der vor Jahweh stand, entfernte er von der Vorderseite des Tempels, von seinem Platz zwischen dem neuen Altar und dem Tempel Jahwehs, und stellte ihn auf die Nordseite des Altars. 15. König Ahas gab dem Priester Uriah folgende Anweisung, auf dem großen Altar sollst du das Morgenbrandopfer, das Abendspeisopfer, das Brandopfer des Königs mit seinem Speisopfer soe die Brandopfer und Speis und Trankopfer alle Bewohner des Lands darbringen. Sprich auch als Brandopferblatt und Schlachtopferblatt und dein Altar. Über den Kupfern und Altar wird ich noch entscheiden. 16. Der Priester Uriah handelte genau so, wie König Ahas es ihm befohlen hat. 17. Des Weiteren ließ König Ahas die Seitenwander Gestell entfernen und die Becken von ihnen herabnehmen, auch das große und Becken, das auf den Rinden stand, ließ er abnehmen und auf ein Steinpflaster stellen. 18. Die überdacht Sabbatschell, die man gebort hat, und den Osren Königseingang verlegte in den Tempel Jahwehs, dem König von Assyrien entgegen zu kommen. 19. Die übrigen Taten des Ahas und als, was er vollbracht, sind im Buch der Geschichte der Könige von Juda verzeichnet. 20. Ahas starb und wird bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Sein Sohn Hiskia wird und seine Stelle König.